Erster Herr, denk an David und seine schwere Arbeit. Zweiter, er gab Gott ein festes Versprechen. Dritter, er sagte, ich gehe nicht in mein Haus. Vierter, ich will nicht schlafen und nicht ruhen. Fünfter, ich suche einen Platz für den Herrn. Sechster, wir hörten davon in Ephrat. Wir fanden es im Wald. Siebter, wir gehen in sein Haus. Wir beten ihn dort an. Achter, komm an deinen Ort, Herr. Komm mit deiner heiligen Kiste. Neunter, deine Priester sollen gut leben. Deine Freunde sollen laut singen. Zehnter, sei gut zu deinem König. Tu es für deinen Diener David. Elfter, Gott gab David ein Versprechen. Dein Sohn wird König sein. Zwölfter, deine Söhne müssen mir folgen. Dann bleiben sie immer Könige. Dreizehnter, Gott hat die Stadt Zion gewählt. Er will dort wohnen. Vierzehnter, das ist mein Platz für immer. Hier bleibe ich gerne. Fünfzehnter, ich gebe der Stadt viel Gutes. Die Armen haben genug Brot. Sechzehnter, ich helfe den Priestern. Alle guten Menschen freuen sich sehr. Siebzehnter, David bekommt dort viel Kraft. Sein Licht wird hell brennen. Achtzehnter, seine Feinde schämen sich. Aber seine Krone glänzt schön.